Dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Es ist mir immer noch egal, was ihr denkt, weil keiner von euch mich kennt. Scheiße, Mann, ich geh meinen Weg. Um mich aufzuhalten, ist es viel zu spät. Scheiß auf diese Welt hier. Ich sitz im Glamour, voller Hartz IV auf Schule. Ist immer noch geschissen. Ich fang an, diese Welt hier zu ficken. Das ist Ghetto, wie die Leute reden. Ich hab nur diesen Traum in meinem Leben. Wieder mal schlag ich die Wände voll Wut. Und wieder mal sind meine Hände voll Blut. Ich trage Lederjacke Marlboro. Leute, die ich liebte, sind heute tot. Es ist Rap oder Knast. Jeden Tag frag ich mich, ob ich es schaff. Guck, ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Kein Problem, ihr könnt mich hassen, denn ihr seid die Opfer auf diesen Straßen. Stift, Papier, die Wände sind grau. Du kannst niemand vertrauen. Alles kaputt wie ein Kartenhaus. Rap ist Therapie, ich lass es raus. Jeden scheiß Vers schreib ich immer noch mit Herz. Sie hören mir zu, wenn ich rhyme. Headset, es fing an mit den Zeilen. Drück niemals auf Stopp. Das Leben ist ein Weg ohne Notrufknopf. Das hier ist Ghetto in der Vene. Hör mir zu, wenn ich das erzähle. Du hast keinen Ausweg, wunder dich nicht, wenn jeder zweite drauf geht. Guck, ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier. Ich hab nichts zu verlieren. Kopfschmerzen und du krepierst. Es bleibt dieser Hass in mir, meine Welt auf einem Blatt Papier.